Bastian sah den Spielern lange schweigend zu. Dann fragte er leise, »Agax, du weißt, wer ich bin, nicht wahr?« »Wie denn nicht? Wer kennt deinen Namen nicht in Phantasien?« »Sag mir eins, Agax, wenn ich gestern Kaiser geworden wäre, wäre ich dann auch schon hier?« »Heute oder morgen oder in einer Woche, du hättest jedenfalls bald hierher gefunden.« »Dann hat Atreo mich gerettet.« »Das weiß ich nicht«, gab der Affe zu. »Und wenn es ihm gelungen wäre, mir das Kleinod wegzunehmen, was wäre dann geschehen?« Der Affe kicherte wieder. »Man könnte sagen, dann wärst du auch hier gelandet.« »Warum?« »Weil du auch ihn brauchst, um den Rückweg zu finden. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass du es noch schaffst.« Der Affe klatschte in die Händchen, lüpfte seinen Doktorhut und grinste. »Sag mir, Agax, was muss ich tun?« »Einen Wunsch finden, der dich zurückbringt in deine Welt.« Bastian schwieg wieder lange und fragte dann, »Agax, kannst du mir sagen, wie viele Wünsche ich überhaupt noch haben kann?« »Nicht mehr viel. Nach meiner Ansicht höchstens noch 3 oder 4. Und damit wirst du schwerlich auskommen. Du fängst ein bisschen spät an und der Rückweg ist nicht leicht. Du musst übers Nebelmeer. Schon das allein kostet dich einen Wunsch. Was danach kommt, weiß ich nicht. Niemand in Phantasien weiß, wofür euer eins der Weg in eure Welt ist. Vielleicht findest du ja Jors Minroth, die letzte Rettung für manche wie dich. Obwohl ich fürchte, für dich ist es, sagen wir mal, zu weit. Aus der alten Kaiserstadt wirst du für diesmal noch hinausfinden.« »Danke, Agax.« Der kleine graue Affe grinste. »Auf Wiedersehen, Bastian Balthasar Buchs!« Und mit einem Satz war er in einem der irrsinnigen Häuser verschwunden. Bastian stand noch eine Weile da, ohne sich zu regen. Was er erfahren hatte, verwirrte und bestürzte ihn so, dass er keinen Entschluss fassen konnte. Alle seine bisherigen Ziele und Pläne waren mit einem Schlag zusammengebrochen. Ihm war, als sei in seinem Inneren alles auf den Kopf gestellt, wie jene Pyramide dort. Das Oberste war zu unterst gekehrt und das Hinterste zu vorderst. Was er gehofft hatte, war sein Verderben und was er gehasst hatte, seine Rettung. Zunächst war ihm nur eines klar, er musste aus diesem Tollhaus von Stadt hinaus und er wollte nie wieder hierher zurück. Er machte sich auf den Weg durch das Gewirr der sinnlosen Gebäude und bald zeigte sich, dass der Weg hinein sehr viel einfacher gewesen war als der Weg hinaus. Immer wieder musste er feststellen, dass er die Richtung verfehlt hatte und schon wieder dem Zentrum der Stadt zueilte. Er brauchte den ganzen Nachmittag, ehe es ihm gelang, den Erdwall zu erreichen. Dann lief er in die Heide hinaus und hörte nicht auf zu laufen, bis die Nacht ebenso finster wie die vorherige ihn zum Anhalten zwang.